Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. US-Präsident Trump hat, wie angekündigt, das Verteidigungsressort in Kriegsministerium umbenannt. Er unterschrieb eine entsprechende Verordnung im Weißen Haus und sprach Ressortleiter Hexeth sofort mit Kriegsminister an. Die US-Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen. Wer unmittelbar nach der Unterzeichnung den X-Account des Ministeriums und die Webseite aufrief, sah bereits den neuen Namen. Der Schritt bahnte sich schon länger an. Hexeth sagte vor wenigen Tagen im Fernsehsender Fox News, man wolle ein Kriegerethos wiederbeleben und so nach außen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Man wolle das Heimatland sicherer machen. Der britische Premierminister Starmer hat sein Kabinett umgebildet. Grund dafür ist der Rücktritt seiner Stellvertreterin Rayner. An ihre Stelle als Vize rückt der bisherige Außenminister Lammy, der auch neuer Justizminister wird. Neue Außenministerin wird die bisherige Innenministerin Cooper, wie Starmers Büro weiter mitteilte. Auch weitere Posten wurden neu besetzt. Rayners Rücktritt erfolgte wegen einer Steueraffäre. Ihr wird vorgeworfen, bei einem Immobiliengeschäft 40.000 Pfund zu wenig an Steuern bezahlt zu haben. Das ist ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex für Kabinettsmitglieder. Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von knapp 3 Milliarden Euro. Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Google sprach von einer ungerechtfertigten Entscheidung, gegen die man vorgehen werde. Der amerikanische Präsident Trump nannte die Strafe unfair und drohte Vergeltung an. Wegen Datenschutzverstößen hatten bereits kurz zuvor die USA und Frankreich Google belangt. In Frankreich soll das Unternehmen 325 Millionen Euro zahlen und in den Vereinigten Staaten umgerechnet rund 365 Millionen. Die libanesische Regierung hat auf einen von der Armee erstellten Plan zur vollständigen staatlichen Kontrolle über alle Waffen im Land positiv reagiert. Das Kabinett habe die Präsentation des Armeechefs über das Vorhaben zur Kenntnis genommen und begrüßt, erklärte Informationsminister Morkos nach der Sitzung in der Hauptstadt Beirut. Mehrere schiitische Politiker verließen das Treffen aus Protest. Jede Entscheidung, die in ihrer Abwesenheit getroffen werde, sei null und nichtig, hieß es anschließend. Das Kabinett des libanesischen Regierungschefs Salam hatte Anfang August einen Plan der USA angenommen, der eine vollständige Entwaffnung aller Milizen im Land, auch die der schiitischen Hisbollah, bis Jahresende vorsieht. Die mit dem Iran verbündete Gruppe lehnt dies ab und begründet dies mit den israelischen Luftangriffen auf den Libanon. Der Soziologe El Mafanani plädiert für eine systematische Einbeziehung von Rentnerinnen und Rentnern in das deutsche Erziehungs- und Bildungssystem. Im Interview des Deutschlandfunks sagte El Mafadani, schon heute fehle Personal in Schulen und Kitas, mehr Lehrer und Erzieher werde es aber nicht geben. Er gehe davon aus, dass die Infrastruktur und das soziale Leben ohne die Bevölkerungsgruppe der Rentner nicht aufrechterhalten werden könne. Der Wissenschaftler der TU Dortmund ergänzte, die neue Rentnergeneration sei zudem die kognitiv und körperlich fitteste, die je in den Ruhestand gegangen sei. In Nordrhein-Westfalen ist am Forschungszentrum Jülich Europas schnellster Supercomputer eingeweiht worden. Bei dem Festakt sprach Bundeskanzler Merz von einem technologischen Durchbruch und einem Meilenstein auf dem Weg Deutschlands zur KI-Nation. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission Virkkunen betonte, der Supercomputer Jupiter sei ein exzellentes Beispiel für gute europäische Zusammenarbeit. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst nannte ihn einen Gewinn für Europa. Jupiter ist der erste europäische Supercomputer der sogenannten Exascale-Klasse. Er kann mehr als 1 Trillion Rechenschritte pro Sekunde durchführen und soll vor allem in der Klimaforschung und bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz helfen. Das Wetter. In der Nacht im äußersten Osten noch etwas Regen, sonst klar bis gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad, an den Küsten etwas milder. Am Tage nach Nebelauflösung heiter oder sonnig,

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. Bei neuen Protesten gegen die Regierung in Serbien ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. In der Stadt Novi Sad vertrieben Einsatzkräfte tausende Bürger gewaltsam vom Gelände der Universität, die für freie Wahlen demonstriert hatten. Der unabhängige Fernsehsender N1 berichtet, die Polizei habe Tränengasschlagstöcke und Blendgranaten eingesetzt. Anderen Berichten zufolge begann der Einsatz, nachdem unbekannte Gegenstände auf Polizisten geworfen hatten, die vor dem Gebäude der Philosophischen Fakultät postiert waren. Die Fakultät steht seit 1,5 Wochen im Brennpunkt von Demonstrationen, nachdem deren regierungstreuer Dekan die Studenten zum Verlassen des Gebäudes gezwungen hatte, das sie 9 Monate lang besetzt hielten. Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit stimmen die Piloten über einen Streik ab. Nach Angaben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit beginnt die Urabstimmung am kommenden Freitag und dauert bis Ende September. Bis dahin soll es keine Arbeitskampfmaßnahmen geben. Die Tarifkommission der Gewerkschaft hatte die Verhandlungen für gescheitert erklärt. In dem Konflikt geht es um die betriebliche Altersvorsorge. Betroffen sind etwa 4.800 Beschäftigte von Lufthansa und Lufthansa Cargo. Der britische Premierminister Starmer hat sein Kabinett umgebildet. Grund dafür ist der Rücktritt seiner Stellvertreterin Rayner. An ihre Stelle als Vize rückt der bisherige Außenminister Lammy, der auch neuer Justizminister wird. Neue Außenministerin wird die bisherige Innenministerin Cooper, wie Starmers Büro weiter mitteilte. Auch weitere Posten wurden neu besetzt. Rayners Rücktritt erfolgte wegen einer Steueraffäre. Ihr wird vorgeworfen, bei einem Immobiliengeschäft 40.000 Pfund zu wenig an Steuern bezahlt zu haben. Das ist ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex für Kabinettsmitglieder. In ihrem Rücktrittsschreiben erklärte Rayner, sie bedauere zutiefst ihre Entscheidung, keinen auf solche Fragen spezialisierten Steuerberater hinzugezogen zu haben. US-Präsident Trump hat die Milliardenstrafe der EU gegen Google als unfair kritisiert und indirekt mit Strafzöllen gegen die Europäische Union gedroht. Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, er könne nicht zulassen, dass dem herausragenden und einzigartigen amerikanischen Erfindergeist so etwas angetan werde. Sollte die EU-Strafe gegen Google bestehen bleiben, sehe er sich gezwungen, ein Verfahren nach § 301 einzuleiten. Diese Vorschrift ermöglicht Strafzölle oder andere restriktive Maßnahmen als Reaktion auf unfaire Handelspraktiken. Die Europäische Kommission wirft Google vor, seine Marktmacht missbraucht und eigene Dienste zum Nachteil von Konkurrenten und Online-Verlagen bevorzugt zu haben. Sie verhängte eine Kartellstrafe in Höhe von knapp 3 Milliarden Euro. Das Unternehmen kündigte an, die Entscheidung gerichtlich anzufechten. Das US-Verteidigungsministerium heißt jetzt Kriegsministerium. Wie angekündigt, unterschrieb Präsident Trump eine entsprechende Verordnung im Weißen Haus und sprach Ressortleiter Hexas sofort mit Kriegsminister an. Die US-Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen. Wer unmittelbar nach der Unterzeichnung den Ex-Account des Ministeriums und die Webseite aufrief, sah bereits den neuen Namen. Der Schritt bahnte sich schon länger an. Hexas sagte vor wenigen Tagen im Fernsehsender Fox News, man wolle einen Krieger etwas wiederbeleben und so nach außen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Man wolle das Heimatland sicherer machen. Im Nachlass des britischen Musikers David Bowie ist ein bislang unbekanntes Musical entdeckt worden. In einem abgesperrten Raum in seinem Büro in New York waren die Wände mit Klebezetteln dazu übersät, wie die BBC berichtet. Das unvollendete Stück spielt in London im 18. Jahrhundert. Inspiriert ist es von Kriminellen aus jener Zeit, unter anderem von dem Dieb Honest Jack Shepherd. Die Notizen zu dem Musical werden Mitte des Monats im Victoria and Albert Museum in London ausgestellt. David Bowie starb im Jahr 2016. Das Wetter. In der Nacht im äußersten Osten noch etwas Regen, sonst klar bis gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad, an die Küsten etwas milder. Am Tag nach Nebelauflösung heiter oder sonnig bei 20 bis 25 Grad.

Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle das zweite Gesicht, eine lange Nacht über Masken, eine Sendung von Kerstin Kielanowski.